Jüngst brachte die Gesellschaft für die Förderung der Beziehungen zwischen Österreich und der VJK das unvergängliche klassische Werk von Genossin Kim Il-sung über die drei Prinzipien für die Vereinigung der Heimat auf ihrer Internet-Homepage. Und auch in der Zeitung Apan Nepas und in Internet-Homepages der Studiengesellschaft der Journalisten Nepas für Zuche Ideologie und Songun-Politik und der Gesellschaft für Freundschaft zwischen Nepal und Korea wurde sein Werk Antworten auf die Fragen des Vorsitzenden der Journalistengesellschaft Nepals im Wortlaut veröffentlicht. In der Zeitung und den Internet-Homepages erschienen sein Sonnenporträt.